SWR 2 Hörspiel am Feiertag. Heute hören Sie Federico Garcia Lorcas Hauptwerk, die Tragödie Bernarda Albers Haus, in der Hörspielbearbeitung und Inszenierung von Claire Schimmel. Längst erwachsen sind sie doch Kinder, über die die Mutter uneingeschränkt herrscht, Bernarda Albers Töchter. Die älteste Angustias, fast 40, und die jüngste Adela, 20, fiebern vor Liebeshunger. Doch was sind die Liebessehnsüchte gegen das Verdikt einer hartherzigen Mutter? Kinder haben kein anderes Recht als zu gehorchen, sagt Bernarda, und bestimmt, dass Angustias heiratet, wenn die Trauerzeit über den Tod des Vaters vorüber ist. Da diese Tochter aus erster Ehe stammt, verfügt sie über eine größere Erbschaft als die anderen. Das reizt auch den 25-jährigen Pepe, der mit Bernardas Erlaubnis am Fenster mit Angustias plaudern darf, doch heimlich trifft er sich längst mit Adela. Als Bernarda erfährt, dass sie hintergangen wird, läuft sie in die Stadt, um Pepe, der sich dort mit Adela ein Liebeslager errichtet hat, zu erschießen. Sie hören Anne Kersten, Elsa Pfeiffer, Lieselotte Köster, Edith Herdegen und viele andere. Bernarda Albers Haus. Eine Frauentragödie in spanischen Dörfern von Federico García Lorca. Aus dem Spanischen übertragen von Enrique Beck. Das Geläut dieser Glocken macht mich krank. Das Begräbnis dauert schon mehr als 2 Stunden. Die Kirche ist wunderbar. Magdalena wurde bei der ersten Response ohnmächtig. Die bleibt am allereinsamsten. Sie war die Einzige, die den Vater liebte. Ach, Gott sei Dank, dass wir ein bisschen allein sind. Ich bin gekommen, um zu essen. Wenn ich Bernarda sehe. Sie möchte jetzt, weil sie nicht isst, dass wir alle Hunger stürben. Aber sie ist angeschmiert. Warum gibst du mir nichts für mein Kind, Poncia? Geh doch hinein und nimm dir eine Handvoll Erbsen mit. Heute wird sie nichts merken. Bernarda! Die Alte ist gut geschlossen? 2-mal mit dem Schlüssel. Du musst doch noch die Stange vorlegen. Sie hat Finger wie 5 Dietriche. Bernarda! Putz alles gut. Wenn Bernarda nicht alles spiegelblank sieht, reißt sie mir die wenigen Haare aus, die noch übrig sind. Was für ein Weib. Sie ist imstande, sich auf dein Herz zu setzen und zu sehen, wie du ein Jahr lang stirbst, ohne dass sie dieses kalte Lächeln verliert, das sie auf ihrem verfluchten Gesicht trägt. Na, putz! Putz das glasierte Geschirr hier! Ich habe blutige Hände vom ewigen Scheuern. Sie ist die Allersauberste, die Allerehrbarste, die Allervortrefflichste. Ach, ihr armer Mann hat sich die Ruhe wohl verdient. Sind alle seine Verwandten gekommen? Nur ihre. Seine hassen sie. Seit dem Tode von Bernardas Vater sind die Leute nicht mehr unter ihr Dach getreten. Sie will nicht, dass man sie in ihrem Reich sieht. Sie sei verflucht. Mit dir war sie anständig. 30 Jahre wasche ich ihre Betttücher. 30 Jahre esse ich ihre Reste. Durchwachte Nächte, wenn sie hustet. Ganze Tage lang durch den Spalt lugend, um die Leute auszuspionieren und es ihr zuzutragen. Ein Leben ohne Geheimnisse voreinander und dennoch... Sie sei verflucht. Möge sie Qualen erleiden, wie wenn ein Nagel ihre Augen durchsteche. Weib! Aber ich bin eine gute Hündin. Ich belle, wenn es mir befohlen wird. Und wenn sie mich hetzt, dann beiß ich in die Fersen derer, die um Almosen bitten. Meine Söhne arbeiten auf ihren Feldern. Doch eines Tages habe ich es satt. Und dann? An dem Tag will ich mich mit ihr in ein Zimmer einschließen und ihr ein ganzes Jahr ins Gesicht speien. Bernarda hierfür, päh, dafür, päh, deswegen, päh. Bis sie wie eine von den Kindern zerstampfte Eidechse ist, denn das ist sie. Sie und ihre ganze Sippschaft. Ach, ich beneide sie bestimmt nicht um ihr Leben. Ihr bleiben 5 hässliche Töchter. Und wenn ich Angustias, die Älteste, ausnehme, die ihres ersten Mannes Tochter ist und Geld hat, die anderen... Viele Spitzenstickereien, viele Leinenhemden, aber als ganze Erbschaft, Brot und Trauben. Ich möchte schon haben, was Sie haben. Wir haben unsere Hände und eine Grube in der Friedhofserde. Das ist die einzige Erde, die Sie uns lassen. uns habe nichts. Ah, die letzte Response. Ich will sie mir anhören. Es gefällt mir so gut, wie der Pfarrer singt. Beim Paternoster ließ er die Stimme so hoch steigen, dass sie mir wie ein Wasserkrug vorkam, der allmählich voll wird. Natürlich überschlug sie sich schließlich, aber es ist himmlisch, ihm zuzuhören. Freilich, keiner kann es so wie der Küster Don Rapinos früher. An der Beerdigung meiner Mutter, Gott hab sie selig, hat er gesungen, die Wände dröhnten. Und als er Amen sagte, war das, als ob ein Wolf in die Kirche gekommen wäre. Amen. Du wirst dir den Schlund ruinieren. Ich habe schon ganz was anderes ruiniert. Bim, bam. Bim, bam. Gott sei ihm gnädig. Ach, Antonio Marfa Benavides, du wirst diese Wände nicht mehr sehen und das Brot dieses Hauses nicht mehr essen. Ich habe dich am meisten geliebt von allen, die dir dienten. Und ich muss leben, nachdem du gegangen bist. Und ich muss leben. Ruhe. Banana. Weniger Geschrei, mehr Arbeit. Du hättest dafür sorgen müssen, dass alles viel sauberer ist, um die Trauergemeinde zu empfangen. Geh, du gehörst nicht hierher. Und ihr, setzt euch. Die Armen sind wie die Tiere. Es scheint, dass sie aus anderem Stoff gemacht sind. Die Armen empfinden auch ihren Kummer. Aber vergessen ihn vor einem Teller Erbsen. Man muss essen, um zu leben. In deinem Alter spricht man nicht in Gegenwart Erwachsener. Sei still, Kind. Ich habe nie zugelassen, dass irgendjemand mir Lehren erteilt. Ihr könnt sitzen. Magdalena, wein nicht. Wenn du weinen willst, krieg unter das Bett. Hast du verstanden? Die Sonne drückt wie Blei. Seit Jahren habe ich keine ähnliche Hitze erlebt. Die Fächer geben kaum ein Lüftchen. Ist die Limonade fertig? Hier, Bernarda. Gib auch den Männern draußen. Die trinken schon im Hof. Sie sollen hinausgehen, wo sie hereingekommen sind. Im Hof sollen sie nicht bleiben. PBL Romano war unter den Männern der Trauergemeinde. Angustias? Er war dabei? Seine Mutter war dabei. Sie hat seine Mutter gesehen. Pepe haben weder sie noch ich gesehen. Mir schien... Aber der Witwer Darachalf war da, recht nah bei deiner Tante. Den haben wir alle gesehen. Zunge wie ein Messer. Die Frauen in der Kirche sollen nur den Priester ansehen. Und den nur, weil er Röcke trägt. Den Kopf drehen heißt Lust suchen. Altes gerissenes Weib ausgekochtes. Gelobt sei Gott. Ewigkeit gesegnet und gepriesen. Ruhe in Frieden bei den heiligen Dienern des Höchsten. Ruhe in Frieden. Bei den Seligen und den Lichtlein des Friedhofs. Ruhe in Frieden. Bei unserem heiligen Werk der Liebe und den Seelen in Erde und Meer. Ruhe in Frieden. Schenk deinem Knecht Antonio Marfa Benavides die Ruhe und die Krone deiner heiligen Glorie. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et ducta petra lucert eis. Gesundheit, um für seine Seele zu bitten. Der Leib frischen Brotes wird dir nicht fehlen. Noch das Dach für deine Töchter. Mögest du dasselbe kaum haben, das du schon seit deiner Hochzeit hast. Na, da gehen sie nach Haus. Alles durchhecheln, was sie gesehen haben. Hoffentlich dauert es viele Jahre, bis ihr wieder unter dem Bogen meiner Tür hindurchgeht. Das ganze Dorf ist gekommen. Ja. Um ein Haus mit dem Schweiß ihrer Röcke und dem Gift ihrer Zungen zu füllen. Mutter, sprechen Sie nicht so. Gerade so muss man sprechen in diesem verdammten Dorf ohne Fluss. Diesem Dorf der Brunnen, wo man immer Wasser trinkt in einer Angst, dass es vergiftet ist. Wie haben Sie den Fußboden zugerichtet? Wie wenn eine Ziegenherde darüber gelaufen wäre. Gib mir deinen Fächer, Adela. Hier. Ist das der Fächer, den man einer Witwe gibt mit roten und grünen Blumen? Gib mir einen schwarzen und lerne die Trauer um deinen Vater achten. Nehmen Sie meinen, Mutter. Und du, Martirio? Mir ist nicht heiß. Dann hol dir einen anderen. Er wird dir fehlen. Für 8 Jahre, in denen getrauert werden soll, darf nicht einmal der Wind von der Straße in dieses Haus blasen. Wir tun, als ob wir Türen und Fenster mit Ziegeln vermauert hätten. So war das im Hause meines Vaters und meines Großvaters. Inzwischen könnt ihr anfangen, eure Aussteuer zu sticken. In der Truhe habe ich 20 Stück Leinen, woraus ihr Betttücher schneiden könnt. Magdalena kann sie besticken. Ich denke nicht daran. Wenn du sie nicht besticken willst, bleiben sie unbestickt. Dann werden deine umso mehr glänzen. Weder meine noch eure. Lieber schleppe ich Säcke zur Mühle. Alles andere, nur nicht Tag für Tag in diesem dunklen Zimmer hocken. Das bringt das Frauendasein mit sich. Verflucht seien die Frauen. Hier wird getan, was ich befehle. Jetzt kannst du nicht mehr zu deinem Vater laufen, um es ihm wieder zu sagen. Faden und Nadel für die Weiber. Peitsche und Maultier für die Männer. Das hält die Leute hoch, die mit Vermögen geboren werden. Bernarda, lass mich heraus! Lasst sie jetzt! Es ist mir schwer gefallen, sie zu halten. Trotz ihrer 80 Jahre ist deine Mutter stark wie eine Eiche. Sie hatte ihresgleichen. Mein Großvater war auch so. Während der Beerdigung musste ich ihr mehrmals den Mund mit einem leeren Mehlsack zuhalten. Sie wollte dich rufen, damit du ihr wenigstens Spülwasser zu trinken gäbest. Sie hat böse Absichten. Sie kann sich im Hof erschnaufen. Sie hat ihre Ringe und Amethystohrringe aus dem Kasten genommen und gesagt, sie wolle heiraten. Begleite sie und gib Acht, dass sie dem Brunnen nicht zu nahe kommt. Keine Angst, dass sie sich hineinstürzt. Deshalb nicht. Aber die Nachbarinnen können sie da vom Fenster aus sehen. Wir wollen uns umziehen. Aber kein anderes Kopftuch. Wo ist Angustias? Ich habe sie am Hofdurgitter gesehen. Die Männer waren gerade fort. Und wozu warst auch du am Tor? Es kam mir in den Sinn nachzusehen, ob die Hühner gelegt haben. Aber die Männer vom Trauerzug werden doch wohl schon fort gewesen sein. Ein paar stehen noch draußen. Angustias! Angustias! Ja? Was wollen Sie? Wem hast du Augen gemacht? Niemand. Schickt es sich, dass eine Frau deines Standes am Todestag ihres Vaters die Angel nach einem Mann wirft? Antworte. Niemanden. Leise Treterin, Zuckersüße. Bernarda, beruhige dich. Mach, dass sie herauskommt. Alle! Sie hat es getan, ohne sich darüber klar zu sein, dass es schlecht ist. Es hat mich schon gewundert, sie in den Hof schlüpfen zu sehen. Nachher stand sie hinter einem Fenster und hörte der Unterhaltung der Männer zu, die man wie immer nicht anhören kann. Dazu kommen Sie zu den Beerdigungen. Wovon haben Sie geredet? Sie haben von Pacala Roseta gesprochen. Gestern Nacht haben Sie Ihren Mann an eine Krippe gebunden und sie zu Pferd zum Olivenhügel gebracht. Gegen Morgen kamen sie zurück. Bacala Roseta mit fliegenden Haaren und einem Blumenkranz auf dem Kopf. Sie ist das einzige verkommene Frauenzimmer im Dorf. Sie haben noch eine Menge anderer Geschichten erzählt. Was denn? Oh, ich schäme mich, sie wiederzugeben. Und meine Tochter hat sie gehört. Natürlich. Die schlägt nach ihren Tanten. Blass und ölig. Machten jedem lächerlichen Schmeichler, der sein Süßholz raspelte, Schafsaugen. Ach, wie muss man leiden und kämpfen, um es fertigzubringen, dass die Leute anständig sind und nicht zu hoch hinaus wollen. Immerhin sind deine Töchter schon im heiratsfähigen Alter. Sie machen dir viel zu wenig zu schaffen. Angustias, die muss doch schon weit über die 30 sein. Genau 39. Stell dir das doch einmal vor. Und sie hat noch nie einen Freier gehabt. Keiner hat je einen Freier gehabt und auch keine nötig. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen. Im Umkreis von 100 Meilen gibt es niemanden, der sich an sie heranmachen könnte. Die Männer hier sind nicht von ihrem Stand. Du hättest in ein anderes Dorf ziehen sollen. Auch noch, um sie zu verkaufen. Halt dein Lästermaul. Und mit dir kann man nicht reden. Haben wir Vertrauen zueinander oder nicht? Nein. Du dienst, ich zahle. Weiter nichts. Komm, wir sehen die Kleidung des Toten durch und ordnen sie. Einige Sachen könnten wir verschenken. Nichts. Nicht einen Knopf. Nicht das Tuch, mit dem wir ihm den Kopf bedeckt haben. Matthieu, hast du die Medizin genommen? Was soll mir die nützen? Ich fühle mich immer gleich, Amelia. Hast du bemerkt? Adelaide war nicht beim Begräbnis. Ihr Bräutigam lässt sie nicht mal bis zur Schwelle. Früher war sie lustig. Jetzt pudert sie sich nicht einmal mehr das Gesicht. Man weiß nicht, ist es besser, einen Bräutigam zu haben oder keinen? Es ist vorzuziehen, nie einen Mann zu sehen. Vor Kindern hatte ich Angst vor ihnen. Ich hatte Angst, größer zu werden, mich sogleich von ihnen umarmt zu finden. Gott hat mich kränklich gemacht und sie endgültig von mir ferngehalten. Sag das nicht, Matthieu. Enrico Manas war hinter dir her und du hast ihm gefallen. Erfindung der Leute. Einmal stand ich im Hemd hinter dem Fenster, bis es Tag wurde, weil er mir durch die Tochter seines Knechtes sagen ließ, er käme. Aber er kam nicht. Dann heiratete er eine andere, die mehr hatte als ich. Und hässlich war wie der Teufel. Was kümmert sie die Hässlichkeit? Ihnen liegt am Land an den Ochsen und einer unterwürfigen Hündin, die Ihnen zu essen gibt. Ach, was macht ihr? Ach, so, so. Und du, Magdalena? Ich bin durch die Stuben gelaufen, um ein bisschen Bewegung zu machen. Ich habe mir die von Großmutter gestickten Leinenbilder angesehen. Den Wollpudel und den Neger, die uns Kindern so gut gefallen haben. Das war eine lustigere Zeit. Eine Hochzeit dauerte 10 Tage. Heute ist alles feiner. Die Bräute tragen einen weißen Schleier wie in den Städten. Es wird Flaschenwein getrunken. Und wir verfaulen hier aus Furcht vor dem Gerede. Weiß der Himmel, was sonst geschehen würde. Wisst ihr, wo Adela ist? Sie hat sich das grüne Kleid angezogen, das sie sich zum Geburtstag machen ließ. Ist zum Stall gegangen und hat zu schreien angefangen. Hühner, Hühner, seht mich an. Ich hab lachen müssen. Wenn das Mutter gesehen hätte. Das arme Kind. Sie ist die Jüngste von uns und denkt noch Träumereien nach. Ich gebe was darum, sie glücklich zu sehen. Kennt ihr schon die Geschichte von Augustias? Nein. Ich weiß nicht, auf was für eine Geschichte du anspielst. Die mit Pepe el Romano. Ach. Ach, das ganze Dorf spricht schon darüber. Pepe el Romano will Augustias heiraten. Gestern Abend schlich er um das Haus herum. Und ich glaube, er wird bald einen Boten schicken. Das freut mich. Ein guter Mann. Mich auch. Augustias hat ein gutes Gemüt. Keine von euch freut sich. Dr. Lena, Mädchen. Augustias hat das ganze Geld ihres Vaters. Sie ist die einzige Reiche im Haus. Er kommt wegen ihres Geldes. Wenn sie auch unsere Stiefschwester ist. Hier sind wir unter uns und müssen zugeben, dass sie alt, kränklich und gerade die ist, die von uns allen die wenigsten Vorzüge hat. Dass sie schon mit 20 Jahren einer bekleideten Stange glich. Wie wird die erst heute sein mit ihren 40? Sprich nicht so. Das Glück fällt dem zu, der es am wenigsten erwartet. Pepe el Romano ist 25 Jahre alt und die beste Erscheinung der ganzen Gegend. Natürlich wäre das um dich anhielte. Oder um Amelia oder um unsere Adela mit ihren 20 Jahren. Nicht aber um eine Frau, die wie ihr Vater näselt. Adela, wenn dich Mutter hört, schleift sie dich an den Haaren. Ich hatte mir so viel ausgemalt mit meinem grünen neuen Kleid. Deine Zierde von einem Kleid steht mir sehr gut. Das Beste, das Magdalena zugeschnitten hat. Und was haben dir die Hühner gesagt? Sie haben mir ein paar Flöhe geschenkt, die mir die Beine zerstochen haben. Du kannst es immerhin schwarz färben. Und das Beste, was du tun kannst, ist es, Augustias zur Hochzeit mit Pepe el Romano zu schenken. Pepe el Romano? Hast du ja nichts davon gehört? Nein. Na, dann weißt du es nun. Das kann doch nicht sein. Geld ist allmächtig. Darum ist er hinter dem Trauerzug hergegangen und hat das Haustor angestarrt. Und dieser Mensch ist imstande. Er ist zu allem imstande. Was denkst du, Adela? Ich denke, dass dieser Trauerfall mich in der schlechtesten Zeit meines Lebens überkommen hat, um mit ihm fertig zu werden. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Ich werde mich nicht daran gewöhnen. Ich kann nicht eingesperrt leben. Ich will nicht, dass meine Haut wie Eule wird. Sie soll ihre Weiße nicht in diesem Zimmer verlieren. Morgen ziehe ich wieder mein grünes Kleid an und gehe durch die Straße spazieren. Ich will fort! Den schweig! Die Magd kommt! Psst. Pepe il Romano kommt die Straße herunter. Kommt! Den wollen wir sehen! Ja! Du nicht, Adela? Es ist mir gleichgültig. Da er um die Ecke geht, kannst du ihn von deinem Zimmerfenster aus besser sehen. Verdammte Erbteilung, wie viel Geld bekommt Augustias? Schweig, La Poncia. Den anderen bleibt bedeutend weniger, Bernarda. Ah, das hast du mir nun schon dreimal gesagt und ich habe dir nichts erwidern wollen. Bedeutend weniger, viel weniger. Erinnere mich nicht mehr daran. Mutter! Augustias, du hast es gewagt, dich zu pudern. Du hast dich erdreistet, dir am Todestag deines Vaters das Gesicht zu waschen. Er war nicht mein Vater. Meiner ist schon lange tot. Erinnern Sie sich etwa nicht? Diesem Mann, dem Vater deiner Schwestern, verdankst du mehr als deinem. Dank diesem Mann hast du dein Vermögen vermehrt. Mutter, lassen Sie mich ausgehen. Ausgehen? Erst nachdem ich dir den Puder vom Gesicht gewischt habe. Allerfeinste. Hohlkopf. Spiegel deiner Tanten. Jetzt geh! Bernarda, sei nicht zu argwöhnisch. Macht euch keine Hoffnungen, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt. Bevor ich nicht mit den Füßen voran dieses Haus verlasse, Bernarda? Bestimme ich meine und eure Angelegenheiten. Bernarda, wo ist meine Mantilla? Nichts von dem, was ich besitze, soll euch gehören. Nicht meine Ringe, nicht mein schwarzes Moiré-Kleid. Denn keine von euch wird heiraten, keine. Bernarda, gib mir mein Perl. Warum habt ihr sie hereingelassen? Sie ist mir fortgelaufen. Ich bin fortgelaufen, weil ich einen schönen Mann von der Meeresküste heiraten will. denn die Männer hier meiden die Frauen? Schweigen Sie, Mutter. Nein, schweige nicht. Ich will diese ledigen Mädchen nicht sehen, die auf ihrer Hochzeit brennen und sich das Herz zugrunde richten. Und ich will in mein Dorf zurück. Bernarda, ich will einen Mann, um zu heiraten und Freude zu haben. Sperrt sie ein! Lass mich heraus, Bernarda! Fast mit an! Fort von hier! Am Meer mich verheiraten, Bernarda! Am Meer! Am Meer mich verheiraten! Am Meer! Ich kann nicht. Na ja, das wird ja auch schon. Ich habe schon das dritte Betttuch zugeschnitten. Angustias, soll ich auch Pepes Initialen einsticken? Nein. Adela, kommst du nicht herunter? Sie wird wohl im Bett liegen. Der fehlt etwas. Ich finde sie unruhig, furchtsam, erschreckt, wie wenn ihr eine Eidechse durch den Busen huschelt. Ihr fehlt nicht mehr, nicht weniger, als was uns allen fehlt. Allen. Außer Angustias. Ich fühle mich wohl. Und wem das nicht passt, der soll zerspringen. Jedenfalls muss man dir das lassen. Das Beste, was du immer hattest, ist deine Figur und deine Zartheit. Glücklicherweise werde ich bald aus dieser Hölle herauskommen. Unter Umständen kommst du nicht heraus. Lass dies unterhalten. Und außerdem, die Unze in der Truhe ist mehr wert als schwarze Augen im Kopf. Das geht mir in ein Ohr rein und zum anderen hinaus. Öffne die Hoftür, La Poncia. Vielleicht dringt ein frisches Lüftchen bis zu uns. Vergangene Nacht konnte ich vor Hitze nicht einschlafen. Ich auch nicht. Ich bin aufgestanden, um mich zu erfrischen. Da stand eine schwarze Wetterwolke. Und es fielen sogar ein paar Tropfen. Es war 1 Uhr nachts und Feuer stieg aus der Erde. Ich bin aufgestanden. Angustias und Pepe standen immer noch am Fenster. So spät? Wann ging er denn? Magdalena, warum fragst du, wenn du ihn gesehen hast? Er wird so gegen 2:30 gegangen sein. So? Woher weißt du das? Ich habe ihn husten und den Gang seines Ponys gehört. Ich habe ihn doch gegen 4 Uhr weggehen hören. Das dürfte wohl nicht gewesen sein. Doch, ganz sicher. Mir schien es auch so. Das ist ja höchst sonderbar. Höre, Angustias, was hat er dir gesagt, als er das erste Mal an dein Fenster trat? Nichts. Es hätte mir sagen sollen, was man so sagt. Es ist wirklich seltsam, dass 2 Leute, die sich nicht kennen, urplötzlich einander am Fenster sehen und schon verlobt sind. Na, mich hat es nicht gewundert. Mich würde das, ich weiß nicht wie, überraschen. Nein, denn wenn ein Mann an ein Fenstergitter kommt, weiß er schon von denen, die da herumlaufen und klatschen, dass man ihm Ja sagen wird. Schön. Aber er hätte es dir doch sagen müssen. Natürlich. Und wie hat er es dir gesagt? Sehr einfach. Du weißt, dass ich hinter dir her bin. Ich brauche eine gute, anständige Frau und das bist du, wenn du einverstanden bist. Ich schäme mich solcher Dinge. Ich auch. Aber man muss darüber hinwegkommen. Und hat er noch etwas gesagt? Ja, er hat immerzu geredet. Und du? Ich hätte nicht gekonnt. Das Herz wäre mir fast aus dem Munde gehüpft. Es war das erste Mal, dass ich nachts mit einem Mann allein war. Und mit einem so hübschen Mann. Naja, sowas kommt unter schon etwas gebildeten Leuten vor, die reden und sprechen und die Hand bewegen. Das erste Mal, als mein Mann Evaristo El Golin an mein Fenster kam. Was war da? Es war sehr dunkel. Ich sah ihn herankommen und als er da stand, sagte er, guten Abend. Guten Abend, sagte ich, und wir blieben eine halbe Stunde stumm. Der Schweiß lief mir am ganzen Leib hinab. Dann kam Evaristo ganz nah heran, ganz nah, als ob er durch das Eisengitter wollte und sagte sehr leise. Ich habe doch Mutter gehen. Die tut schön zugesetzt. Wenn man das hört. Später benahm er sich gut. Statt auf etwas anderes verfiel er darauf, bis zu seinem Tode Stieglitze zu züchten. Da ihr ledig seid, müsst ihr auf jeden Fall wissen, dass der Mann 14 Tage nach der Hochzeit das Bett mit dem Tisch und dann den Tisch mit der Schenke vertauscht. Und wer damit nicht einverstanden ist, verkommt weinend in einer Ecke. Du bist einverstanden gewesen. Oh, ich war ihm über. Ist es wahr, dass du ihn manchmal verdroschen hast? Ja. So sollten alle Frauen sein. Ich bin bei deiner Mutter in die Lehre gegangen. Eines Tages sagt er mir, ich weiß nicht was, und da schlug ich alle seine Stieglitzer mit dem Mörserstößel tot. Schade, dass Adela das versäumt. Ich will mal nachsehen. Adela! Adela! Das Kind ist bestimmt krank. Meinst du? Wieso? Ganz gewiss. Sie schläft kaum. Was tut sie denn? Was weiß ich, was sie tut? Na, du schläfst doch Wand an Wand mit ihr. Der Neid verzehrt sie. Doch übertreib nicht. Ich sehe sie an den Augen an. Manchmal sieht sie wie eine Irre drein. Adela, hast du geschlafen? Ich bin am ganzen Leib wie zerschlagen. Hast du vielleicht die Nacht nicht gut geschlafen? Lass mich zufrieden, Martirio. Ob ich schlafe oder wache, du hast kein Recht, dich in meine Angelegenheiten zu mischen. Ich mache mit meinem Leib, was ich will. Ich sorgte mich nur um dich. Nichts wie Ausfragerei. War der nicht am Nähen? Näht doch weiter. Ach, ich wollte, ich wäre unsichtbar und könnte durch die Zimmer gehen, ohne dass ihr mich fragt, wohin. Hallo! Bernarda ruft euch, der Spitzenhändler ist da. Oh, der Spitzenhändler. Adela, Martirio ist deine Schwester. Und zudem liebt sie dich am meisten. Du solltest nicht so hässlich zu ihr sein. Sie läuft mir überall nach. Nachts guckt sie in mein Zimmer, um zu sehen, ob ich schlafe. Sie lässt mich nicht atmen. Immer und ewig, wie schade um das Gesicht. Wie schade um ihren Leib, der für niemand sein wird. Das nicht. Mein Leib wird dem gehören, den ich liebe. Pepe el Romano. Ist es nicht so? Was sagst du? Was ich sage, Adela. Schweig! Glaubst du, ich hätte es nicht bemerkt? Sprich leise! Schlag dir diese Gedanken aus dem Kopf. Was weißt du? Wir Alten sehen durch die Wände. Wohin gehst du nachts, wenn du aufstehst? Blind müsstest du sein. Warum warst du fast nackt bei Licht und offenem Fenster, als Pepe zum zweiten Mal kam, um mit deiner Schwester zu sprechen? Das ist nicht wahr! Lass deine Schwester in Frieden. Und wenn dir Pepe el Romano gefällt, bezwing dich. Sei nicht wie ein kleines Kind. Zudem, wer sagt, dass du dich später nicht mit ihm verheiraten kannst? Deine Schwester Angustia ist krank. Sie übersteht die erste Geburt nicht. Sie hat schmale Hüften, ist alt. Und aus meiner Erfahrung sage ich dir, dass sie sterben wird. Dann tut Pepe, was alle Witwer hierzulande tun. Er wird die jüngste und schönste heiraten. Und das bist du. Nähre diese Hoffnung. Vergiss ihn, wenn du willst. Aber übertritt nicht Gottes Gebot. Schweig! Ich schweige nicht. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ich muss dein Schatten sein. Statt das Haus zu putzen und dich niederzulegen, um zu deinen Toten zu beten, da suchst du nach Männer- und Frauenangelegenheiten. Ich wache, damit die Leute nicht ausspeien, wenn sie an dieser Tür vorbeigehen. Ich habe euch keine Vorschriften zu machen, aber ich will in einem anständigen Hause wohnen. Ich will mich in meinem Alter nicht besudeln. Dein Rat ist unnütz und schon zu spät. Was kannst du von mir erzählen? Dass ich mich in mein Zimmer schließe, dass ich die Tür nicht öffne, dass ich nicht schlafe. Ich bin schlauer als du. Fordere mich nicht heraus, Adela. Fordere mich nicht heraus. Ich kann auch schreien, Lichter anzünden und die Glocken läuten lassen. Steck doch 4000 gelbe bengalische Lichter zwischen die Dornen auf den Stallmauern. Keiner kann verhindern. Das geschieht, was geschehen muss. So sehr liebst du diesen Mann. So sehr. Wenn ich in seine Augen sehe, ist mir, als ob ich langsam sein Blut tränke. Ich kann dich nicht anhören. Du wirst wohl hören müssen. Ich habe Angst vor dir gehabt. Aber jetzt bin ich stärker als du. Immer im Streit. Natürlich. Sie will unbedingt, dass ich ihr trotz der Hitze etwas aus dem Laden hole. Schau die Spitzen, Adela. Die für Angustias Brautbett sind kostbar. Und die sind für mich. Für ein Hemd. Dazu muss man einen guten Humor haben. Ich sehe sie mir selbst an. Ich brauche mich von niemandem zu brüsten. Niemand sieht eine von uns im Hemd. Zuweilen. Aber Unterwäsche entzückt mich. Das ist eine der wenigen Freuden, die mir bleiben. Solche Spitzen sind wunderbar für Kinderhäubchen und Taufkleidchen. Ich konnte sie nie für meine gebrauchen. Vielleicht gebraucht sie Angustias nun für ihre. Wenn sie Kinder haben will, werden wir von früh bis spät nähen müssen. Ich denke nicht daran, auch nur einen Stich zu tun. Geschweige denn, fremde Kinder aufzuziehen. Sieh dir bloß die Nachbarinnen im Gässchen an, wie sie dran sind. Wie sie sich für ihre Püppchen aufopfern. Die sind besser dran als ihr. Da hört man wenigstens mal lachen und balgen. Dann geh doch dein Dienst. Nein, mir ist schon dieses Kloster zuteil geworden. Jetzt kommen die Männer von der Arbeit zurück. Vor einer Minute hat es 3 geschlagen. Ach, wer doch auch in die Felder könnte. Aha. Gestern früh sind die Schnitte angekommen. 40 oder 50 stramme Burschen. Woher sind sie dieses Jahr? Von weit her. Sie sind von den Bergen gekommen und lustig. Gestern Abend kam eine Frau mit Paillettenkleid ins Dorf. Sie tanzte zu einem Akkordeon. Und einige von ihnen machten mit ihr ab, sie ins Olivenwäldchen mitzunehmen. Ich sah sie von Weitem. Der die Abmachung mit ihr traf, war ein Bursche mit grünen Augen und straff wie eine Weizengarbe. Ist das wahr? Natürlich ist das wahr. Ja, vor Jahren kam eine andere von diesen und ich selbst habe meinem ältesten Sohn Geld gegeben, damit er mit ihr gehe. Den Männern sieht man alles nach. Als Frau geboren werden, ist die größte Strafe. Nicht wahr? Unsere Augen gehören uns. Das sind sie. Sie kommen mit prächtigen Liedern. Sie gehen jetzt mähen. Ich möchte auch mähen, um hinauszuziehen. Dabei vergisst man, was einen grämt. Was musst du denn vergessen? Jede weiß, was ihr fehlt. Jede. Ruhe, Ruhe. Was für ein Lied. Ihr Leute, die im Dorf ihr wohnen, die Fenster macht auf, die Türen. Den Schnitter verlangt's nach Rosen, mit ihnen den Hut zu schmücken. Jetzt gehen sie um die Ecke. Ich will sie mir von meinem Zimmerfenster ansehen. Pass auf, dass du es nur ganz wenig aufmachst. Denn die sind imstande, es aufzustoßen, um nachzusehen, wer da guckt. Was fehlt dir, Matthäjo? Die Hitze macht mich krank. Weiter nichts? Ich wünschte, es wäre November. Die Regentage kämen, da reif alles. Nur nicht dieser endlose Sommer. Der geht auch vorbei und kommt dann wieder. Natürlich. Wann bist du gestern Nacht eingeschlafen? Weiß ich nicht. Ich schlafe wie ein Baumstamm. Warum? Nur so. Aber mir war, als ob ich Leute im Stall gehört hätte. So? Sehr spät. Und hast du keine Angst gehabt? Nein. Ich habe das schon in anderen Nächten gehört. Wir sollten aufpassen. Können das nicht die Knechte gewesen sein? Die Knechte kommen um 6. Vielleicht eine Mauleselin, die noch nicht zugeritten ist. Das wird's sein. Eben das. Eine Mauleselin, die noch nicht zugeritten ist. Man muss darauf aufmerksam machen. Nein, nein, sag nichts. Es kann auch eine bloße Vermutung von mir sein. Vielleicht. Ich gehe hinauf. Amelia? Ja? Nichts. Was wolltest du sagen? Es ist mir entfallen. Leg dich ein bisschen. Wo ist das Bild von Pepe, das ich unter meinem Kopfkissen hatte? Wer von euch hat es? Niemand. Nicht mal, wenn Pepe ein heiliger Bartholomäus aus Silber wäre. Wo ist das Bild? Welches Bild? Eine von euch hat es mir versteckt. Du hast die Unverschämtheit, sowas zu sagen. Es war in meinem Zimmer und ist jetzt nicht mehr da. Kann es nicht um Mitternacht in den Stall geschlichen sein? Pepe geht gern im Mondschein spazieren. Reiß keine Witze über mich. Wenn er kommt, sage ich's ihm. Nur nicht, das wird sich schon wiederfinden. Ich möchte wissen, wer von euch es hat. Irgendwer. Jede. Außer mir. Selbstverständlich. Was für ein Lärm ist das in meinem Haus? In der Stille der drückenden Hitze. Die Nachbarinnen werden schon ihre Ohren an die Wände kleben. Sie haben mir das Bild meines Bräutigams weggenommen. Wer? Wer? Eine von denen da. Wer von euch? Antwort. La Poncia. Durchsucht die Zimmer, sieh in den Betten nach. Das kommt davon, dass ich euch nicht kürzer halte. Aber ihr sollt mich kennenlernen. Bist du sicher, dass das Bild fort ist, Angustias? Ja. Hast du richtig gesucht? Ja, Mutter. Ihr gebt mir am Ende meines Lebens das bitterste Gift, das eine Mutter trinken kann. Kannst du es nicht finden? Da. Wo war es? Es war... Sag's! Keine Furcht. Zwischen den Laken in Martirios Bett. Ist das wahr? Das ist wahr. Verrecken sollst du, Duckmäuserin, Drachensaat! Schlagen Sie mich nicht, Mutter! Ganz nach Belieben! Wenn ich Sie lasse, hören Sie zurück, oder? Versündige dich nicht an deiner Mutter! Lassen Sie sie bitte! Du sollst dir die Augen aus dem Kopf weinen! Ich werde Ihnen die Freude nicht machen. Warum hast du das Bild genommen? Darf ich mir mit meiner Schwester nicht mal einen Spaß erlauben? Zu was hätte ich es wohl wollen? Das war kein Spaß. Du hast noch nie an Spielen Gefallen gefunden. Dir ist ganz was anderes in der Brust geplatzt, was heraus wollte. Nun sag's doch offen. Schweig und bring mich nicht zum Sprechen. Denn wenn ich spreche, rücken die Wände zusammen vor Scham. Lästerzunge ist endlos, um zu erfinden. Adele! Toll! Und steinigt uns mit schlechten Gedanken. Andere tun noch Schlimmeres. Sie ziehen sich plötzlich nackt aus und der Fuß trägt sie hinweg. Verderbte! Ich habe keine Schuld, dass Pepe Romanos auf mich abgesehen hat. Deines Geldes will ich. Ruhe, sag ich. Ich habe das Gewitter kommen sehen. aber nicht geglaubt, dass es so schnell ausbreche. Ach, was für einen Hagel von Hass habt ihr auf mein Herz niedergehen lassen. Aber noch bin ich keine Greisin und habe 5 Ketten für euch und dieses Haus, das mein Vater gebaut hat, damit auch nicht ein Grashalm von meiner Trostlosigkeit erfahre. Raus! Geht! Geht, sag ich! Darf ich etwas sagen? Sprich! Ich merke, dass du zugehört hast. Eine Fremde im Schoß der Familie tut nie gut. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Angustias muss sofort heiraten. Natürlich. Man muss sie von hier fortschicken. Nicht sie. Ihn? Natürlich. Ihn muss man von hier fernhalten. Das bedenkst du gut. Ich bedenke nicht. Es gibt Dinge, die nicht bedacht werden können und dürfen. Ich befehle. Und du glaubst, dass er gehen wollen wird? Was geht eigentlich vor in deinem Kopf? Er natürlich. Heiratet ja Angustias. Sprich, ich kenne dich zu gut, um nicht zu wissen, dass du schon das Messer für mich geschliffen hast. Bernarda, ich sage dir nur, mach die Augen auf und du siehst. Und du siehst? Was? Du bist immer schlau gewesen. Du hast den Leuten das Schlechte auf 100 Meilen angesehen. Ich habe oft geglaubt, du errietest dir Gedanken. Aber die Kinder sind die Kinder. Jetzt bist du blind. Denkst du an Martirio? Gut, an Martirio. Warum mag sie wohl das Bild versteckt haben? Na, kurz und gut, sie sagt, dass es ein Spaß war. Was sollte es auch sonst sein? Das glaubst du. Das glaube ich nicht, das ist so. Schön, deine Sache. Aber wenn es sich um die Nachbarin gegenüber handelte, was wäre es dann? Du zeigst allmählich schon die Spitze des Messers. Bernarda, hier geschieht etwas Unerhörtes. Ich will die Schuld nicht auf dich wälzen. Aber du hast deinen Töchtern keine Freiheit gelassen. Martirio verliebt sich leicht, du kannst sagen, was du willst. Warum hast du ihr nicht erlaubt, Enrique Umanas zu heiraten? Warum hast du ihm am selben Tage, als er ans Fenster kommen wollte, ausrichten lassen, er solle nicht kommen? Ich würde es 1000-mal wieder tun. Mein Blut mischt sich nicht mit dem der Umanas, solange ich lebe. Sein Vater war Ackerknecht. Also deiner Eitelkeit wegen. Ich bin es, weil ich es sein kann. Und du bist es nicht, weil du genau weißt, wo du herkommst. Erinnere mich nicht daran. Martirio hat Umanas sicher vergessen. Und wenn sie ihn nicht vergisst, umso schlimmer für sie. Ich glaube nicht, dass dies das Unerhörte ist, was hier passiert. Hier passiert nichts. Das möchtest du gern. Und wenn das eines Tages passiert, sei sicher, dass es nicht durch die Wände dringt. Das weiß ich nicht. Auch im Dorf gibt es Leute, die geheime Gedanken von weitem lesen. Wie würdest du es genießen, mich und meine Töchter auf dem Weg zum Hurenhaus zu sehen? Keiner weiß, wie er endet. Ich weiß es. Auch das Ende meiner Töchter. Das Bordell bleibt für eine gewisse schon verstorbene Frau. Bernarda! Achte das Andenken meiner Mutter. Verfolge du mich nicht mit deinen schlechten Gedanken. Besser, ich kümmere mich um gar nichts. Daran tätest du gut. Arbeiten und zu allem schweigen. Das ist die Pflicht derer, die vom Lohn leben. Aber man kann es nicht. Meinst du nicht auch, dass Pepe besser mit Martirio oder, ja, mit Adela verheiratet wäre? Das meine ich nicht. Adela, das ist die wirkliche Braut El Romanos. Die Dinge gehen nie nach unseren Wünschen. Aber es macht ihnen viele Mühe, von ihrer wahren Neigung abzuweichen. Mir scheint es schlecht, dass Pepe mit Angustias geht und allen Leuten, selbst der Luft. Wer weiß, ob sie nicht schließlich Recht behalten. Jetzt sind wir wieder einmal da angelangt. Du läufst aus, um mich mit bösen Träumen zu füllen. Und ich will dich nicht verstehen. Denn wenn ich zu dem Sinn vordränge von all deinem Gerede, müsste ich dich aufreißen. Blut ist stärker als Wasser. Glücklicherweise achten mich meine Töchter und haben mich nie von meiner Meinung abgebracht. Ganz gewiss. Aber sobald du sie loslässt, werden sie dir zum Dach hinaufklettern. Dann treibe ich sie mit Steinwürfen herunter. Selbstredend, du bist ja die Allermutigste. Ich habe immer mit scharfem Pfeffer aufgewartet. Ah. Aber wie die Dinge so sind, man muss Angustias Begeisterung über ihren Schatz gesehen haben. Und auch er scheint sehr verliebt. Gestern erzählte mein Ältester, sie hätten noch miteinander am Fenster gesprochen, als er um 4:30 mit den Ochsen die Straße entlang kam. Um 4:30? Lüge! Wurde mir so erzählt. Sag die Wahrheit, Angustias. Pepe geht seit mehr als einer Woche um 1 fort. Gott soll mich töten, wenn ich lüge. Ich habe ihn auch um 5 weggehen hören. Hast du ihn denn mit eigenen Augen gesehen? Ich wollte nicht ans Fenster treten. Sprecht ihr jetzt nicht am Fenster, das auf das Gässchen geht? Ich spreche an meinem Schlafzimmerfenster. Was geht hier vor? Sieh zu, dass du es erfährst. Aber auf jeden Fall war Pepe um 4 Uhr morgens an einem Fenstergitter dieses Hauses. Mutter, hören Sie auf niemand, der uns ins Unglück stürzen will. Manchmal gibt es Schlammwellen, die die anderen aufwälzen, um uns zugrunde zu richten. Ich pflege nicht zu lügen. Es muss etwas vorgekommen sein. Nichts ist vorgekommen. Ich bin geboren, um die Augen offen zu halten. Jetzt will ich wachen, ohne sie zu schließen, bis ich sterbe. Ich habe ein Recht darauf, der Sache nachzugehen. Du hast kein anderes Recht, als zu gehorchen. Niemand soll mir Klatschereien machen. Und du, La Poncia, kümmerst dich um deine Angelegenheiten. Hier wird kein Schritt mehr getan, ohne dass ich es merke. Danala! Oben an der Straße ist ein Haufen Leute und die Nachbarn stehen in ihren Türen. Lauf hin, Poncia, und sieh, was es gibt. Und ihr, alle ins Haus! Dank es dem Zufall, Adela, dass ich meine Zunge nicht losgelassen habe. Auch ich würde gesprochen haben. Und was hättest du sagen können? Wollen ist nicht tun. Wer kann und wagt, tut. Du wolltest, aber du konntest nicht. So wirst du nicht mehr lange weitermachen. Ich werde alles bekommen. Ich werde deine Umarmung auseinanderreißen. Batirio, lass mich doch. Nein, nie. Er will mich heiraten. Ich habe gesehen, wie er dich umarmt hat. Ich wollte nicht. Ich wurde wie an einem Strick hingerissen. Er tut. Bernarda! Bernarda! Was ist passiert? Die ledige Tochter der Librada hat ein Kind. Man weiß nicht von wem. Ein Kind? Und um ihre Schande zu verbergen, hat sie es umgebracht und ein paar Steine draufgelegt. Aber einige Hunde mit mehr Herz als andere Geschöpfe haben es hervorgezerrt und wie von Gottes Hand geführt auf ihre Türschwelle gelegt. Jetzt wollen sie sie umbringen. Sie schleifen sie die Straße herab und über die Pfade und Ländereien am Olivenwäldchen kommen die Männer gerannt und schreien, dass die Felder erschauern. Ja, alle sollen kommen. Mit Olivenstöcken und Spaten stielen. Alle sollen kommen, um sie zu töten. Nein. Nein, nicht um sie zu töten. Doch, und wir gehen auch hinaus. Sie soll büßen, die den Anstand mit Füßen tritt. Man soll sie laufen lassen. Geht nicht hinaus. Sie soll zahlen, was sie schuldet. Macht Schluss mit ihr, ehe die Gendarmen kommen. Brennende Kohle auf den Ort ihrer Sünde. Nein, nein. Schlagt sie tot. Nein. Geh jetzt, Bernarda. Ich habe euch einen langen Besuch gemacht. Bleib doch noch, Prudencia. Wir sehen uns nie. Es läutet schon zum letzten Rosenkranz. Bleib. Wie geht es deinem Mann und deiner Tochter? Er hat ihr nicht verziehen. Er tut gut daran. Ach, was soll ich dir sagen? Ich leide darunter. Eine Tochter, die nicht gehorcht, ist keine Tochter mehr, sondern wird unsere Feindin. Ich lasse dem Wasser seinen Lauf. Was ist denn das? Der Hengst. Er ist eingesperrt und schlägt gegen die Mauer. Koppelt ihn nun in den Stall! Er muss heiß sein. Du hast es verstanden, dein Vieh zu vermehren. Mit Geld und Verdruss. Um Gottes Willen. Muss man alles zweimal sagen. Treibt ihn hinein, er soll sich in den Strohhaufen wälzen. Ach, was für ein Leben. Du schuftest wie ein Mann. Genau so. Wohin, Adela? Wasser trinken. Bring einen Krug mit frischem Wasser, La Poncia. Du kannst dich wieder setzen. Wann heiratet denn Angustias? Nächster Tage wird man um sie anhalten. Hat er dir schon den Ring geschenkt, Angustias? Sehen Sie ihn einmal an. Ah, kostbar. 3 Perlen. Zu meiner Zeit bedeuteten Perlen Tränen. Die Dinge haben sich inzwischen geändert. Das glaube ich nicht. Die Dinge bedeuten immer dasselbe. Verlobungsringe müssen Diamanten haben. Aber das ist passend. Mit oder ohne Perlen. Die Dinge sind, wie man sie sich vornimmt. Oder wie Gott will. Die Möbel sollen wunderbar sein, hat man mir erzählt. Ich habe 16.000 Realen dafür ausgegeben. Am schönsten ist der Spiegelschrank. Ich habe noch nie einen gesehen. Wir hatten Truhen. Das letzte Läuten. Es wird schon dunkel. Ich komme bald wieder, damit du mir die Aussteuer zeigen kannst, Angustias. Jederzeit. Gern. Gott gib uns eine gute Nacht. Gott befohlen, Prudencia. Gott befohlen. Gott befohlen. Fertig mit Essen. Ich gehe zum Stalltor, die Beine strecken und ein bisschen Luft schnappen. Ich gehe mit dir. Ich auch. Ich werde mich nicht verlaufen. Die Nacht für Gesellschaft. Ich habe dir schon gesagt, Angustias, ich wünsche, dass du mit deiner Schwester Martirio sprichst. Das mit dem Bild war ein Scherz und du musst ihn vergessen. Sie wissen, dass er mich nicht leiden kann. Jeder weiß, was er im Inneren denkt. Ich habe mit dem Herzen nichts zu tun, Aber ich will eine schöne Fassade und Einigkeit in der Familie. Verstanden? Ja. Na also. Es kommt mir spät vor. Wann hast du gestern Nacht aufgehört, mit ihm zu sprechen? Um 00:30. Was erzählt Pepe? Ich finde ihn zerstreut. Er spricht immer mit mir, wie wenn er an etwas anderes dächte. Wenn ich ihn frage, was los ist, antwortet er mir, wir Männer haben unsere Sorgen. Du darfst ihn nicht fragen. Am allerwenigsten, wenn du verheiratet bist. Sprich, wenn er spricht. Sieh ihn an, wenn er dich ansieht. So bekommst du keinen Streit. Ich glaube, Mutter, er verheimlicht mir viele Dinge. Versuch nicht, sie zu entdecken. Frage nicht. Und selbstverständlich darf er dich niemals weinen sehen. Ich sollte zufrieden sein und bin es nicht. Das kommt auf eins heraus. Ich sehe Pepe oft sehr fest an. Er schwindet so durch das Gitter hin, als ob ihn eine Staubwolke verdecke, wie sie die Herden aufwirbeln. Das sind Schwächeanfälle. Wollte Gott. Kommt er heute Abend? Nein, er ist mit seiner Mutter in die Stadt gegangen. Dann legen wir uns früher schlafen. Ruf die Mädchen. Hallo, kommt herein, wir gehen schlafen. Komm, Adela. Was für eine dunkle Nacht. Man sieht nicht auf 2 Schritte Entfernung. Eine schöne Nacht für Diebe und für den, der einen Schlupfwinkel nötig hat. Der Hengst stand mitten im Stall. Weiß, doppelt so groß, das Ganze dunkelfüllend. Wahrhaftig beängstigend, wie eine Erscheinung. Und am Himmel sind Sterne wie Fäuste. Sie hat sie dermaßen angeblickt, dass sie sich fast den Hals zerbrochen hätte. Gefallen sie dir vielleicht nicht? Die Dinge am Himmel interessieren mich nicht. Mir langt schon, was in den Stuben vorgeht. So geht es dir. Ihr geht es in ihren Angelegenheiten wie dir in deinen. Gute Nacht. Gehst du schon zu Bett? Ja, Pepe kommt heute Abend nicht. Was für eine herrliche Nacht. Wie gern würde ich hier bleiben im Hof, bis ganz spät, um die Frische zu genießen. Ja, aber jetzt heißt es zu Bett. Magdalena. Sie ist eingeschlafen. Magdalena. Ach, lasst mich zufrieden. Zu Bett. Ach, ihr lasst einen nicht in Ruhe. Gute Nacht. Ihr auch, Marsch. Gute Nacht. Gute Nacht. Gehst du noch nicht zu Bett, Bernarda? Ich genieße diese Stille. Und ohne dass es mir gelänge, irgendwo das Unerhörte zu sehen, was nach deiner Meinung hier geschieht. Bernarda, lassen wir die Unterhaltung. In diesem Haus herrscht vollkommene Eintracht. Alles durch meine Wachsamkeit. Außen passiert nichts, das ist wahr. Deine Töchter leben wie in Wandschränke gestopft. Aber weder du noch sonst wer kann über das Innerste der Brust wachen. Meine Töchter haben einen ruhigen Atem. Das geht dich an, du bist ihre Mutter. Ich will dir sagen, was los ist. Du weißt nichts zu melden. Wenn in diesem Haus Gras wüchse, würdest du dich sogar damit abgeben, die Schafe der Nachbarn herzuholen, um sie zu weiden. Ich verdecke mehr, als du dir vorstellen kannst. Sieht dein Sohn immer noch Pepe um 4 Uhr morgens? Sagen die Leute immer noch die üble Litanei her von diesem Haus? Sie sagen gar nichts. Weil sie nicht können. Weil kein Fleisch da ist, um hineinzubeißen. Bernarda, ich will nicht sprechen, weil ich Angst habe vor deinen Absichten. Aber fühl dich nicht zu sicher. Ganz und gar sicher. Umso besser für dich. Ich bin mit Geschirrwaschen fertig. Wünschen Sie noch etwas, Bernarda? Nichts. Ich lege mich schlafen. Wann soll ich dich wecken? Überhaupt nicht. In dieser Nacht werde ich gut schlafen. Wenn einer es mit dem Meer nicht aufnehmen kann, ist es das Einfachste, sich umzudrehen, um es nicht zu sehen. Sie ist so hochmütig, dass sie sich selbst eine Binde um die Augen legt. Ich kann nichts dran ändern. Ich wollte die Dinge fernhalten, aber sie erschrecken mich schon zu sehr. Fühlst du diese Stille? Nun, in jedem Zimmer ist ein Gewitter. An dem Tage, da sie sich entladen, werden wir alle hinweggefegt. Bernarda glaubt, dass sie allen überlegen ist und kennt nicht die Gewalt, die ein Mann unter einsamen Frauen hat. Pepe Romano trifft nicht die ganze Schuld. Es stimmt zwar, dass er letztes Jahr hinter Adela herlief und dass sie toll nach ihm war, aber sie hätte bleiben müssen, wie sie war und ihn nicht herausfordern dürfen. Ein Mann ist ein Mann. Manche glauben, dass er oft mit Adela gesprochen hat. Das stimmt. Und anderes. Ich weiß nicht, was hier geschehen wird. Ich möchte übers Meer fahren und dieses friedlose Haus verlassen. Bernarda beschleunigt die Hochzeit und es ist möglich, dass nichts passiert. Die Dinge sind schon zu reif geworden. Adela ist zu allem entschlossen und die anderen wachen unermüdlich. Auch Martirio? Das ist die Schlimmste. Ein Giftbrunnen. Sie sieht, dass El Romano nichts von ihr wissen will und würde die Welt zerstören, wenn sie könnte. Sie sind böse. Frauen ohne Mann, weiter nichts. In solchen Sachen vergisst man sogar die Blutsverwandtschaft. Psst. Was ist los? Es muss jemand beim Stalltor gewesen sein. Gehen wir zu Bett. Wir haben uns den Schlaf verdient. Bernarda gönnt mir den ganzen Tag keine Ruhe. Nimm das Licht mit. Die Hunde sind verrückt. Sie werden uns nicht schlafen lassen. Mit welcher Lust hast du dich enthalten, ihn einzunehmen? Das ist der Augenblick, wo ich sprechen muss. So kann es nicht weitergehen. Das ist nur der Anfang. Ich habe die Kraft gehabt, kühn zu sein. Das Feuer und den Einsatz, die du nicht hast. Ich habe den Tod unter diesem Dach gesehen und ich bin ausgezogen, um zu holen, was mein war, was mir gehörte. Dieser Mann ohne Seele kam wegen einer anderen. Du bist in die Quere gekommen. Er ist wegen ihres Geldes gekommen. Bei seinen Augen hat er immer auf mich geheftet. Ich werde nicht zulassen, dass du ihn wegnimmst. Er wird Angustias heiraten. Du weißt genauso gut wie ich, dass er sie nicht liebt. Ich weiß. Du weißt, da du gesehen hast, ja, dass er mich liebt. Mich liebt er, mich! Du schuss mir ein Messer in den Leib, wenn du Lust hast, aber sag's mir nicht noch einmal. Darum versuchst du alles, dass ich nicht mit ihm gehe? Es ist dir einerlei, dass er die umarmt, die er nicht liebt. Aber dass er mich umarmt, das ist dir furchtbar. Weil du ihn auch liebst, auch du! Ja! Ich sag es dir ganz unverhüllt. Ja! Und meine Brust soll nur zerbersten, wie ein Granatapfel der Bitternis. Ich liebe ihn! Martirio! Martirio! Ich bin daran nicht schuldig. Lass mich! Versuch nicht, meine Augen zu besänftigen. Mein Blut ist nicht mehr deines. Geh! Hier hilft nichts mehr. Wer untergehen will, soll untergehen. Pepe El Romano ist mein. Nie! Ich halte das Grauen unter diesem Dach nicht mehr aus, nachdem ich den Geschmack seines Mundes gekostet habe. Ich werde sein, was er will. Das ganze Dorf gegen mich. Mich brandmarkend. Verfolgt vor denen, die behaupten, ehrbar zu sein. Und ich setze mir die Dornenkrone auf all derer, die von einem verheirateten Mann geliebt werden. Mike! Ja. Gehen wir zu Bett. Er mag Angustias ruhig heiraten, das bedeutet mir nichts. Aber ich gehe in ein einsames Haus, wo er mich sehen kann, wann er will, so oft er Lust hat. Das wird nicht geschehen, solange ich noch einen Blutstropfen im Leib habe. Du bist doch schwächlich. Aber ich kann ein Pferd, das ich bäumt, auf die Knie zwingen, mit der Kraft meines kleinen Fingers. Das macht mich rasend. Ich habe im Herzen eine so höllische Kraft, dass er mich selbst zermalmt, ohne dass ich es will. Man lehrte uns, wir sollten unsere Schwestern lieben. Gott muss mich in all der Dunkelheit allein gelassen haben, weil ich dich sehe, wie wenn ich dich nie gesehen hätte. Pepe! Wohin? Weg von der Tür. Geh durch, wenn du kannst. Geh weg! Mutter! Mutter! Ruhe! Ruhe! Wie armselig bin ich, dass ich nicht einen Blitz in den Fingern habe. Adela war bei ihm im Stall. Sieh dir diese Unterröcke an, voll Stroh. Das ist das Bett der Verlorenen. Ich schlage. Mir keine Schuld, Mutter. Mir hat nur noch Pepe zu befehlen. Adela! Ich bin sein Weib. Überzeug dich selbst, Angustias. Geh in den Stall. Da draußen ist er und atmet, wie wenn er ein Löwe wäre. Mein Gott. Niemand ist mir über. Ich gehe zu ihm. Hier kommst du nicht fort mit deinem triumphierenden Leib. Die bin du. Schande unseres Hauses. Die Flinte. Wo ist die Flinte? Wag es, ihn jetzt zu suchen. Es ist aus mit Pepe el Romano. Pepe? Mein Gott! Pepe! Habt ihr ihn denn erschossen? Nein, er ist auf seinem Pferd davongesprengt. Meine Schuld war es nicht. Eine Frau kann nicht zielen. Warum hast du es denn gesagt, Martirio? Adela! Ich hätte einen Strom von Blut über ihren Kopf geschüttet. Pepe! Pepe! Verfluchte! Von einem Teufel besessene! Adela! Adela! Mach auf! Mach auf! Glaub nicht, dass die Mauern vor der Schande schützen! Mach auf, sonst schlage ich die Tür ein! Adela! Was ist? Mögen wir nie so enden. Bernarda, geh nicht hinein. Nein. Ich nicht. Pepe, du reitest jetzt lebendig durch das Dunkel der Alleen. Aber eines Tages fällst du. Nehmt sie ab. Meine Tochter ist als Jungfrau gestorben. Tragt sie in ihr Zimmer und kleidet sie jungfräulich. Keiner sage auch nur ein Wort. Sie ist unberührt gestorben. Veranlasst, dass bei Tagesanbruch zweimal die Glocken geläutet werden. Sie ist tausendmal glücklich, denn sie hat ihn besitzen können. Kein Geklage. Dem Tod muss man ins Gesicht sehen. Still. Schweigen, habe ich gesagt. Tränen, wenn du allein bist. Wir tauchen alle in ein Meer von Trauer. Sie, Bernarda Albas jüngste Tochter, ist unberührt gestorben. Habt ihr mich verstanden? Schweigen. Schweigen, habe ich gesagt. Schweigen. Wir brachten Bernarda Albas Haus, eine Frauentragödie in spanischen Dörfern von Federico García Lorca, aus dem Spanischen übertragen von Enrique Beck. Die Rollen und ihre Sprecher waren Bernarda Alba, Anne Kersten, Maria Josefa, Bernardas Mutter, Elsa Pfeiffer. Bernardas Töchter, Angustias, Ingeborg Engelmann, Magdalena, Lieselotte Köster, Amelia, Uta Rücker, Martirio, Edith Herdegen, Adela, Agnes Fink. La Poncia, Magd, Lina Karstens, eine andere Magd, Maria Wieke, Prudencia, Lilo Barth. Ferner wirkten mit Anne Andresen, Ingrid Fernold, Hildegard Gehry, Irma Schwab. Musik: Rolf Unkel. Ton und Technik: Herbert Kara und Charlotte Stender. Funkbearbeitung und Regie: Claire Schimmel.